SWR 2 Dschungel. Am Mikrofon Beatrix Gillmann. Hat die Schnuckibar denn schon zu? Ich denke, du bist bei der Verkehrspolizei. Was machst du bei der toten Wahrsagerin? Hat er dir versprochen, dich zu heiraten? Das wissen sie. Fragen über Fragen und sie wissen gar nichts. Polizist Udo geht es nicht anders. Aber in 25 Minuten hat er seinen spektakulären Fall im Rotlichtdschungel lückenlos aufgeklärt und sie wissen, was wirklich in der Schnuckibar abging, wer was bei der toten Wahrsagerin gemacht hat und wem womöglich die Ehe versprochen wurde. Im Musikteil in der zweiten halben Dschungelstunde dann mit dabei Neues aus Mexiko. Und Deutschland. Hast du schon mal ein Picknick gemacht bei Anbruch der Nacht im U-Bahn-Schacht? Zuvor aber Der Polizist, Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Bitte 5 hört. Ist Louis Udo? Mein Gott, wer denn sonst? Nehmen wir mal an, ich habe gerade meinen Dienst angetreten und muss mich erstmal zurechtfinden. Verstehe. Ja und, was ist nun los mit dem Einsatz? Schießerei in der Schnuckibar. Aha, diese Schnuckibar macht wieder Ärger. Interessant. Da könnte man jetzt als Peter 5, als Polizist ja mal hinfahren, zum Beispiel. Okay, Zentrale. Ich es aus der Zeitung erfahre, die sich mal dahin. Mal schauen. So, was ist hier los? Udo, trink erst mal was. Bitte. Meinetwegen. Das wirkt bis oben. Bis in deine Gehirnzellen, Udo. Zur Sache. Was meinst du wohl, warum ich die Zentrale hierher geschickt habe, Marianne? Um hier ein Glas Sekt zu trinken, was? Was soll ich denn tun, wenn hier einer rumballert? Außerdem ist er längst weg. Wie sah er denn aus? Ganz normal, Udo. Was heißt ganz normal? Es war ein ganz normaler deutscher Mann. Ich bin entsetzt, Marianne. Ich glaube, du willst mir nicht helfen. Das hat ein Nachspiel. Hallo, Zentrale. Hier ist Peter 5. Zentrale hört. Die Persönlichkeit hat sich aus dem Staub gemacht. Haben Sie auch alles durchsucht, Polizist Udo? Ist Ihnen nichts entgangen? Ich habe alles durchsucht. Mir ist nichts entgangen, Zentrale. Weil Sie manchmal nicht ganz bei der Sache sind, weil Sie Dinge nicht sehen, die auf der Hand liegen. So, so. So also denkt das Polizeipräsidium über mich. Da kann man nur gratulieren. Aber jetzt habe ich Pause. Peter 5. Peter 5. Wir haben einen Einsatz. Peter 5, melden Sie sich. Jetzt habe ich Pause. Und ich esse. Hören Sie, eine Wahrsagerin ist ermordet worden. Warum sollte eine Wahrsagerin nicht ermordet werden? Essen Sie etwa in Ihrem Streifenwagen, Polizist Udo? Machen Sie Pause? Ja. Sie haben Pause gehabt, Polizist Udo. Grundsätzlich wird im Auto keine Pause gemacht. Fahren Sie sofort zur Josefstraße 15 bei Berger. Wahrsagerin liegt tot in ihrem Bett. Was haben Sie gesagt? Liegt tot in ihrem Bett? Das ist etwas ganz Neues, dass man tot im Bett liegt. Aber bestimmt schläft sie nur. Wahrscheinlich hat sie die ganze Nacht als Wahrsagerin gearbeitet. Sie hat ein Loch im Kopf. Aha, ein Loch im Kopf. Selbstverständlich ist das etwas anderes, Zentrale. Ich fahre sofort los. Endlich. 110, 110, da logisch ist doch klar. Du willst ganz einfach 110 und wir sind für dich da. Weine nicht, kleine Eva. Es wird alles wieder gut. Warum weinst du so, kleine Eva? Sei doch auf der Hut. Lass deine Schnüfflernase raus aus der Schnuckibar, sonst gibt es Ärger. Wir könnten das auf dem Schützenfest bei einem Glas Bier besprechen. Sie Arsch! Du gibst gern an, was? In deiner Scheißuniform! Dieser Dummkopf versucht mit seinem Auto meinen Streifenwagen zu rammen. Gefällt dir das, Bulle? Ich finde das gut. Sehr gut. Du machst das fantastisch. Wenn alle Menschen so wären wie du, gäbe es nur noch Idioten. Und von der Wahrsagerin lass auch deine Finger. Ach nee. Und warum, wenn ich fragen darf? Darum. Darum. Darum. Weil es nicht schafft, meinen Streifenwagen von der Straße zu bumsen, braust der dümmliche Verbrecher fort. Ja, wer ist da? Polizei, öffnen Sie. Moment. Es geht nicht auf. Was geht nicht auf? Die Tür. Die Tür geht nicht auf. Warten Sie. Hören Sie, es geht immer noch nicht auf. Ich habe wenig Zeit. Ich muss zu der Wahrsagerin, zu der Leiche. Ich muss Ermittlungen aufnehmen. Also öffnen Sie die Tür oder ich hole Verstärkung. Der elektrische Türöffner scheint kaputt zu sein. Dann kommen Sie runter. Öffnen Sie mir persönlich die Tür. Ich komme. Marianne, du hier? Hat die Schnuckibar denn schon zu? Udo, ich denke, du bist bei der Verkehrspolizei. Da war ich letzte Saison, Marianne. Aber dann bekam ich Zustände, wollte Autos stehlen. So versetzte man mich zur Kripo. Aber meine Frage war, was tust du hier? Was machst du bei der toten Wahrsagerin? Komm erst mal rein. Die Zentrale hat mich hergeschickt. Ich kam ganz zufällig, dann gehe ich in ihr Schlafzimmer und da lag sie. Die Arme. Du hast eine Beule am Kopf. Jemand wollte mein Auto von der Fahrbahn schubsen. Ein Mann, der sowohl etwas von der Schnuckibar sagte, als auch von der Wahrsagerin. Hast du eine Idee, wer der Mann war, Marianne? War vielleicht der Kerl, der in der Schnuckibar geschossen hat? Und wo ist deine Verbindung zur Wahrsagerin? Wo ist deine Verbindung zur Polizei, Udo? Die bezahlen mich. Ich bin da angestellt. Aha, wir sind da. Der Arzt hat den Totenschein schon ausgestellt. Kann er machen. Trotzdem wird die Leiche von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Wir haben unsere eigenen Ärzte. Das sind überflüssige Ausgaben. Achtung! Hierher! Vorsicht! Weg da! Pass auf, Udo! Ich bin verletzt. Wer sagt das? Ich. Wo ist die Wahrsagerin? Weg. Geklaut. Aha. Ich blute. Lass uns etwas trinken. Verdammte blöde Scheiße. Ich rate dir jetzt auszupacken, Marianne. Oder ich muss dich verhaften. Also, rede! So spät. Schon wieder ein Toter. Hallo? Zentrale? Ich höre Sie, Peter 5. Ich befinde mich in der Wohnung der Wahrsagerin. Es gab hier eine Schießerei. Wer hat geschossen? Ein Mann, der vorher versucht hat, mich mit seinem Auto von der Straße zu kippen. Ein Mann, der vorher in der Schnuckibar rumgeballert hat. Der vermutlich auch die Wahrsagerin erschossen hat. Und nun ist die Bardame Marianne auch tot. Schick den Ermittlungsdienst hierher. Ich muss weiter. Danke. Ich erwarte, dass Sie am Tatort bleiben, Polizist Udo, anstatt in der Gegend rumzufahren und Maulaffenfall zu halten. Ich weiß, dass Sie gerne Pause machen. Ich weiß, warum Sie Polizist werden wollten. Ich weiß, warum Sie Schnauze, du nervst. Wähle 110, 110, wir sind für dich da. Bei Einbruch und bei Überfall, bei jeder Art Gefahr. 110, 110, dann kommen wir angebraust. Mit Blaulicht und Sirene und dann holen wir dich da raus. Ein Vogel singt, ein Teich, jemand angelt. Hallo Udo. Hi Ute. Was machst du? Angeln? Liebling, du angelst. Das reicht aus. Schon was gefangen? Leider nicht. Du bist verletzt. Nichts Besonderes. Jetzt habe ich Pause. Wofür hält man dich bei der Polizei? Für einen Polizisten? Jetzt bin ich 20 Jahre bei dem Haufen. Jedes Leben bei der Polizei ist einer andauernden Umwälzung unterzogen. Wenn einer in Rente geht, werden neue eingestellt. So herrscht immer ein neuer Geist. Die Jugend kommt ans Ruder. Mach mir da keine großen Gedanken. Beißt ein Fisch an. Geht. Ein paar Stichlinge. Kennen Sie Wahrsagerinnen, Ute? Wieso? Wenn eine von denen aber tot ist. Zum Beispiel? Ist Ihnen das egal? Nö, das kann ja niemandem egal sein. Mir ist es nämlich überhaupt nicht egal. Weil Marianne in der Wohnung der toten Wahrsagerin erschossen wurde. Nicht durch ein Wunder oder Wahrsagen, sondern durch eine Sau, die eine Pistole in der Hand hatte und abgedrückt hat. Kennen Sie den Mann? Ich denke, du machst Pause, Udo. Kennst du den Mann? Rede. Warum angelst du nicht mit? Da liegt noch eine Angel. Dann angeln wir um die Wette. Rede. Er ist der Mann, der zum ersten Mal in der Schnuckibar aufgetaucht ist und so weiter. Wo sind Sie, Peter 5? Melden Sie sich, Polizist Udo. Rede, Ute. Rede. Beim Angeln rede ich grundsätzlich nicht. Schlucken Sie wieder Ihren Kaffee, Polizist Udo? Wo stehen Sie und schlafen? Melden Sie sich. Ich habe einen Einsatz für Sie. Nehmen Sie den Hörer oder was Sie da haben, Ihr Handy ans Ohr. Udo, zeig Diensteifer. Es ist unerhört, mir vorzuwerfen, ich hätte keinen Diensteifer. Ich habe das in Massen. Dementsprechend bin ich empört. Dein Geburtstagsgeschenk kannst du vergessen, Zentrale. Ich denke, da wird diesmal ein Sack voll Luft für dich dabei sein. Polizist Udo, die ehemalige Angestellte der Schnuckibar, Ute Brandt. Ah, Ute Brandt? Die manchmal angelt? Ist von Peter 7 gesehen worden, wie sie mit einer Angel zum Müritzsee ging. Vielleicht fahren sie dort einmal hin und vernehmen diese Ute. Ob sie es glauben oder nicht, Zentrale, ich bin längst da. Ende. Sie sollen mich also vernehmen. Wissen Sie, was eine autorisierte Biografie ist, Ute? Ja. Wenn einer nur Lügen geschrieben hat und Unwahrheiten, zum Beispiel über irgendeine bekannte Persönlichkeit, dann autorisiert die Persönlichkeit diesen Lügenscheiß, weil sie will, dass gelogen wurde. Autorisieren hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Das ist wie bei dir, Ute. Hat dir der Mann, dieser schießwütige Kerl, gesagt, dass du lügen sollst? Und er autorisiert das? Zum Beispiel hat er dir versprochen, dich zu heiraten? Quatsch. Ich weiß, dass Marianne erschossen wurde. Das wissen Sie? Obwohl das gerade erst geschehen ist? Woher wissen das, gnädige Frau? Es scheint Sie ja gar nicht zu rühren, dass Ihre werte Kollegin tot ist. Es rührt mich. Innerlich. Ich werde Sie beschatten lassen. Tag und Nacht. Liebe Ute Schnute. Zentrale, das Subjekt scheint in der Schnuckibar zu sitzen und verteilt sich von dort aus überall in der Stadt. Während wir schlafen, spinnt es sein Netz. Nicht zu vergleichen mit dem Fall vor 5 Jahren, dieser Nuttengeschichte. Die Sie aufgeklärt haben, Polizist Udo. Man setzt große Hoffnungen in Sie, auch in diesem Fall und so weiter. Angeln? Wie kann man nur angeln? Hat die da wegen Fischen geangelt? Was steckt hinter diesen blöden Angeln? Schade, dass die Wahrsagerin tot ist. Ja? Das ist schade, Ihrer Meinung nach. Der, der sie erschossen hat, denkt wohl nicht so. Lassen wir das. Vermutlich ist zwischen Fischen und Morden kein Zusammenhang. Oder doch? Was sind Sie für eine Flaschezentrale, dass Sie mich den größten Scheiß quatschen lassen und nichts dagegen unternehmen? Ja, ich werde jetzt nochmal zur Schnuckibar fahren und mich dort umschauen. Vielleicht ergibt sich da was Neues. Oder? Haben Sie was dagegen, Zentrale? Nö. Halt's Maul, oder ich hau dir eine rein. Bist du bescheuert? Mich in diesem scheiß Polizeiauto einzusperren und rumzufahren? Na, wenn du angeln willst, ich fahre dich zur Nordsee. Wohin fahren wir? Zur Schnuckibar. Blöde Sau, du stinkst, du riechst. Warum so aufgeregt, Ute? Weil du nicht mehr angelst oder weil wir zur Schnuckibar fahren? Ist da etwas Unangenehmes zu finden in der Schnuckibar für dich? Möchtest du lieber dorthin, wo es Fische gibt, ja? Sie blöder, schwachsinniger Scheißbulle, Sie! Sie fetter, kurzbeiniger Arsch! Bei uns, der Polizei, wird demnächst eine Stelle frei. Da können Sie Kaffee kochen in der Miniküche und Brötchen schmieren. Sie sind ganz offensichtlich verrückt, Polizist Udo. Eine Bardame kocht keinen Kaffee. Eine Bardame gibt Getränke aus, die die Sinne verändern, die etwas anstellen im Gehirn des Trinkers. So, so. Und Kaffee tut das nicht. Aber genug geplaudert. Wir sind da. Komm schon. Du lüsterner Wicht, du abgedrehte Tunte. Zum Beispiel. Sieh, aufgepfropfter Frosch. Zu? Wieso ist das hier zu? Haben die jetzt eine Kirche aus der Schnuckibar gemacht? Anglerparadies. Hier steht es. In 2 Wochen entsteht hier ein Anglerparadies. 500 Fliegen, 3 €. Aha. Dann kaufe ich nächstens hier meine Köder. Das ist eine Vorbereitung zum Schwachsinn. Dieser Bums wird jetzt eingetreten. Ich trete tatsächlich die Tür der ehemaligen Schnuckibar ein. Warum tue ich das? Das ist nichts als Sachbeschädigung. Halt! Stehen bleiben! Macht euch nicht unglücklich! Stellt das Feuer ein! Der Mann, um den es sich handelt, schießt zurück. Nun knallt es mehrmals. Laufen, knallen, Schreie, Musik, Automotor, Schüsse. Entwischt. Und Ute mit ihm. Was für eine Scheißpistole! Hallo, Zentrale. Hallo, Zentrale. Zentrale hört. Vorschlag, Zentrale. Die Polizei sollte sich einen anderen Pistolentyp anschaffen. Dieser schießt vorbei. Nebenbei, die Schnuckibar ist geschlossen. Die machen ein Anglerparadies draus. Also, merke dir, Zentrale. Ich möchte eine positive Waffe. Eine, die trifft. Ende. Ich untersuche die leerstehenden Räume der Schnuckibar. Diese Tür führt in den Keller. Mal schauen. Ist hier jemand? Das sieht ja sehr unordentlich aus hier. Was ist das? Ein Tonband. Guten Tag. Hier spricht die Wahrsagerin. Ich sage jetzt wahr. Die sagt jetzt wahr. Der Grund, warum Kokain so verlangt wird von den Menschen, die es nehmen, ist das Suchtpotenzial dieses Rauschgiftes. Also nicht der Geschmack oder dass es überhaupt schmeckt, sondern die Sucht. Das Kokain isst sich quasi selbst. Der menschliche Körper ist der Wirt des Kokains. Bei Nichteinnahme des Kokains ärgert das Kokain den menschlichen Wirt, indem es ihn quält. Sei es durch Schmerzen oder Angstzustände oder Schlaflosigkeit. Der Mensch, der Kokain nimmt, wird anscheinend belohnt durch schöne Gedanken, Angstfreiheit und Rededrang. Richtig ist aber, dass das Rauschgift wie eine Art Krebs ist. Langsam und perfekt zerstört es den menschlichen Organismus, sprich wird. Ich, die Wahrsagerin, war in der Schnucki-Bar dafür zuständig, den Kunden die Gefährlichkeit des Kokains klarzumachen, ihnen wahrzusagen, was sie tun, wenn sie Kokain nehmen. Viele haben mich ausgelacht, wie dumm. Aber es passte den Händlern und so weiter nicht, was ich tat. Ich wurde entlassen und gedemütigt. Vielleicht soll ich erschossen werden. Wer aber diese Worte hört von mir, der Wahrsagerin, die ich auf Tonband spreche, der soll daran denken: Ehre deine Mutter, deinen Vater, bleibe ehrlich und du wirst niemals Kokain brauchen. Ende der Belehrung. Es folgt Belehrung 2 über den Alkohol. Sehr gut. Meine schöne Scheiße auf Tonband. Meine Predigt sozusagen. Von einer Wahrsagerin. Wo ist denn diese Wahrsagerin? Tod. Staub. Luft. Aber ich, Polizist Udo, lebe. Lebe und muss mir diesen Scheiß anhören. Und mir diesen miesen Bumskeller ansehen. In diesem Bumshaus. Wo alles Dreck ist und überall Mäuseköttel rumliegen. Luft. Luft. Hallo, Zentrale. Zentrale hört Sie, Peter 5. Ich mache jetzt Feierabend. Ich fahre nach Hause. Verstehe. Deine Batterie ist leer. Du wirst abends älter als morgens. Verstehe ich. Andere, jüngere Kollegen, die gerne Überstunden machen, stehen schon in den Startlöchern. Polizist Udo. Das hört sich jetzt primitiv an, aber es ist so. Du bist kaputt. Oder bist du krank? Alter Wichser. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Man hält es nicht für möglich. Aber es ist wirklich so. Ich lasse in meiner Wohnung Tauben rumfliegen. Mit der Begründung, Tauben täten meinem Befinden gut. Und mit dem Ziel, Tauben scheißen auch Wohnungen voll. Wann bist du geboren? Was hast du für eine Telefonnummer? Warum fängst du die Kokainbande nicht? Ach, flieg weg. Du gehst mir auf die Eier. Hallo, Udo. Aus die großen Gestenzentrale. Ich nehme an, du weißt schon davon. Wovon? Du bist gefeuert. Entlassen. Wegen Erfolglosigkeit. Ah. Das ist ja nett. Und wer hat das veranlasst, wenn man fragen darf? Die neue Polizeileitung. Wer ist das? Du kannst sie kennenlernen. Komm ins Büro. Da bin ich aber gespannt. Guten Morgen, meine Herren. Aha. Polizist Udo auch schon gekommen. Ja, was ist dort los? Und vollkommen voller Taubenscheiße. Sehr gut. Ja, wo ist denn das bitte? Ich glaube, ich bin im Bilde. Sie sind der Hauptverbrecher aus der Schnucki-Bar. Sie beschäftigen sich mit Kokain und zugleich mit Mord. Sie sind jetzt der Chef hier. Alle Achtung. Sei gegrüßt, Polizist Udo. Ich falle ja aus allen Wolken, Chef. Wie haben Sie das geschafft? Damit. Er klebt mir ein Kaugummi an die Nase. Patsch, da klebt etwas an deiner Nase, du Qualle. Vorsicht! Ja, hier ist der Polizeifunk. Wir benötigen einen Rettungswagen. Mahlzeit. Jetzt ist der Chef tot. Der Chef ist tot, sagst du? Und wenn ich dir sage, dass das Monster 4 ist, der Besitzer der Schnuckibar, der Zuhälter, der Häuptling der Kokainbande, gestern hat er es geschafft, die Aufnahmeprüfung für die höhere Polizeilaufbahn zu bestehen. Heute ist er tot. Zentrale, kümmere dich um seine Beerdigung. Gute. Tag, Udo. Reißen die? Bis jetzt 245 Stück. Monster 4 ist tot. Ich habe ihn abgeknallt wie einen räudigen Hund. Er stand gegen das Gesetz. Es musste so kommen. Du hast das Bundesverdienstkreuz verdient. Das entscheidet der Bundespräsident und nicht ich. Irgendwann wird dich jemand erschießen, Udo. Der Bundespräsident wird mich empfangen. Und mir diese Medaille ans Jackett packen. Ich werde da sein. Wenn du es nicht erwartest, wirst du tot sein, Udo. Es geht total schnell. Red nicht. Angel. Und das Liebespaar angelte eine Woche lang. Der Polizist. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Mit Christian Redl als Polizist Udo und Udo Schenk als Zentrale. In weiteren Rollen Birgit Bücker, Christine Davis, Oliver Kraushaar und Christiane Rosbach. Ton und Technik Manfred Seiler und Christiane Köhler. Regieassistenz Benno Schur, Regie Ulrich Lampen. Redaktion Katrin Zipse.